Wir beginnen mit Orpheus Eurydike Hermes, einer Komposition für Sopran, Alt und Ensemble von Jürgen Schmidt. Hier sind die Sopranistin Susanne Pfitschler und die Altistin Monika Maskus zusammen mit dem Ensemble Kontraste unter der Leitung von Hermann Bayer. Thank you. Orpheus Eurydike Hermes, eine Komposition von Jürgen Schmidt hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das waren Susanne Pfitschler Sopran und Monika Maskus Alt, begleitet vom Ensemble Kontraste unter der Leitung von Hermann Bayer. Und jetzt ein Trio für Violine, Klarinette und Klavier von Klaus Ospalt mit dem Namen Traumes Wirren. Hier sind Stefan Dahnhof Klavier, Eberhard Knobloch Klarinette und der Geiger Hans-Peter Hofmann. Thank you. Thank you. Traumes Wirren. Eine Komposition von Klaus Ospalt hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Gespielt von dem Pianisten Stefan Dahnhof, dem Klarinettisten Eberhard Knobloch und dem Geiger Hans-Peter Hofmann. Und jetzt An den Rändern des Maßes. Eine Komposition von Gerald Eckert für zwei Ensemblegruppen. Hören Sie das Ensemble Reflexion K unter Leitung des Komponisten. Thank you. Thank you.

Das Ensemble Reflexion K mit einer Komposition von Gerald Eckert hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 an den Rändern des Marses. Und jetzt ein Nachtstück von Volker Blumenthaler für Sopran, Flöte, Violoncello, Gitarre und Schlagzeug. Glasnacht nach einem Text von Otto Winzen. Hier sind die Sopranistin Norma Enz, der Cellist Volker Blumenthaler und das Ensemble L'Art pour l'Art. Bei den alten Kanten nagen sie ihr Pensum aus des Gehorsams Macht. Thank you. Thank you. Glasnacht, ein Nachtstück geschrieben von Volker Blumenthaler nach einem Text von Otto Vinzen. Das waren Norma Enz, Sopran, Volker Blumenthaler, Violoncello und das Ensemble L'Art pour L'Art hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Und jetzt Gambit, eine Hommage à une idée für Kammerorchester von Joachim F. W. Schneider. Hier ist das Tiroler Kammerorchester Instrumenti unter Gerhard Sammer. Thank you. Gambit. Hommage à une idée für Kammerorchester von Joachim F. W. Schneider. Das war das Tiroler Kammerorchester Instrumenti unter Gerhard Sammer.